von Schalke wunderbar. Ob ich von Ostern oder von Kalke, ich geh immer noch auf Schalke. Ob ich England oder Engau, ich liebe Königsblau. Schalke stand ich schon so manches Mal. Das Stadion ist ein Platz, auf den ich nicht verzichten kann. Könnte ich nicht hier sein, wäre es für mich ein